Jetzt ist Erik oben in seiner Wolke und es tut nichts mehr weh. Von hier oben ist der blaue Planet ganz klein und unbedeutend. Klein und unbedeutend ist auch die Spezies, der seine Eltern angehören. Säugetiere, die am Wochenende den Rasen mähen und den Rest der Zeit ihr Reihenhaus abbezahlen. Zwischendurch wirft diese Tierart auch mit Geschirr nach ihrem Nachwuchs, wenn der es wagt, mit den Fingern zu essen. Erik sieht sich diese Welt an wie eine Tierdokumentation. Er sieht seinen eigenen Körper im Keller seines Elternhauses auf dem Teppichboden liegen und an die Decke starren. Neben seinem Körper steht ein stinkender Wassereimer, in den eine abgeschnittene Colaflasche getaucht ist. Auf der Flasche qualmt glühende Asche vor sich hin. Neben dem Eimer liegt Eriks Rucksack. Der ganze Rucksack ist voller Shit, den Erik heute Morgen auf dem Schulklo gegen all seine Ersparnisse eingetauscht hat. Oder vielmehr gegen alles, was er in den letzten Wochen gestohlen hat. Das Zeug soll mit Opium gestreckt sein und Erik glaubt, dass es so ist. Seit Jahren raucht er täglich Eimer, aber heute ist das so breit wie noch nie. So wie jetzt soll es für immer sein. 5 Stunden vorher. Du, sagt Eriks Mutter beim Mittagessen. Eins musst du mir bitte versprechen, ja? Wenn du mit deiner Clique auf einer Fete bist und dir eine Haschisch-Zigarette angeboten wird, dann möchte ich nicht, dass du daran ziehst. Erik muss sich mit größter Mühe einen Lachanfall verkneifen. Allein schon wegen der Wortwahl. Clique, Fete, Haschisch-Zigarette. Diese Frau lebt auf so einem völlig anderen Planeten als er. Nie im Leben würde er Hasch in einer Zigarette rauchen. Das wäre doch pure Verschwendung. Ja, okay, presst Erik hervor, doch der Vortrag der Mutter geht noch weiter. Ich habe mit der Frau Reinecke gesprochen, der Mutter von der Eva aus deiner Jahrgangsstufe, und die hat erzählt, dass sie in ihrer Jugend viele Freunde hatte, die gekifft haben. Und aus keinem von ihnen ist etwas geworden. Die haben keine vernünftige Arbeit gefunden, keine Familien gegründet und nichts von allem Weiteren geschafft, was zu einem erfüllten Leben gehört. Antwortet Erik, schnappt seinen Rucksack und geht die Kellertreppe runter in sein Zimmer. Bevor er die Tür hinter sich zuzieht, schaltet er noch das Licht im Flur aus. Das ist deshalb überlebenswichtig, weil er keinen Zimmerschlüssel hat. Den haben ihm seine Eltern in der kurzen Zeit abgenommen, als er seine erste und einzige Freundin hatte. Durch die opake Glasscheibe seiner Zimmertür kann er sehen, wenn das Licht im Kellerflur angeht. Dann weiß er, dass er ungefähr eine halbe Minute Zeit hat, den Eimer in seinem Schrank zu verstecken, bevor seine Eltern an seine Zimmertür klopfen. Nun beginnt Eriks übliches Nachmittagsprogramm. Stereoanlage einschalten, Eimer rauchen, auf dem Teppich liegen, zu seiner Wolke schweben. In der gleichen Zeit wird seine Mutter oben im Wohnzimmer vorm Fernseher liegen, mit den Füßen auf dem Couchtisch. Irgendwann wird die Haustür ins Schloss fallen, dann wird seine Mutter aufspringen, den Fernseher ausmachen und in die Küche verschwinden, ehe sein Vater das Wohnzimmer betritt. Später werden seine Eltern nebeneinander vom Fernseher sitzen, bis seine Mutter ins Bett geht. Sein Vater wird vom Fernseher einschlafen. Sie werden es nicht mitbekommen, wenn Erik seinen abendlichen Fressfilm schiebt und den Kühlschrank plündert. Das alles weiß er, weil es immer so war und immer so sein wird. Erik freut sich auf die braunen Platten in seinem Rucksack und all die schönen Wochen oben auf seiner Wolke, die sie ihm ermöglichen sollen. Jetzt tut es mittlerweile schon ein bisschen weh, weil Eriks Lunge brennt. Aber es fühlt sich auch wunderschön an. Der Shit ist viel stärker als sonst. Sein ganzer Körper ist warm, es kribbelt überall unter der Haut, alle Farben um ihn herum leuchten. Er nimmt jeden einzelnen Ton aus seiner Stereoanlage so intensiv wie noch nie wahr. Als würden die Doors live in seinem Zimmer spielen. Nein, als wäre er selbst der verdammte Jim Morrison. Mittlerweile ist die Musik schon lang vorbei. Aber auch das Vogelzwitschern vor seinem Fenster klingt total geil. Das Brummen der Autos, die Stimmen der Spaziergänger. Was ist das doch für eine wundervolle Welt? So wie jetzt soll es für immer sein. Der Lichtschalter im Flur klickt so laut, dass Erik es im ganzen Körper spürt. Das Licht vor der Tür ist so grell, dass Erik kaum die Augen offen halten kann. Er hört Schritte auf der Treppe. Scheiße. Er muss aufstehen. Er muss den Eimer im Schrank verstecken, er muss den Rucksack verstecken, doch es geht nicht. Es geht kein Stück. Sein Körper ist zu schwer. Er kann sich keinen Millimeter bewegen. Er will alle Kraft zusammennehmen, doch da ist keine Kraft, gar keine. Der Teppichboden zieht ihn an, zieht ihn nach unten. Die Schritte kommen immer näher. Warum riecht sie nach Rauch? Hört er seinen Vater sagen und sieht seine Silhouette durch die Glasscheibe. Scheiße, scheiße, scheiße. Erik sieht noch, wie sich der Türknauf dreht, bevor sein Körper im Boden versinkt.